1 Live Infos. Mit Benjamin Paris um 16 Uhr. SPD-Bewerbungstour ist vorbei. Regenwald in Brasilien wird schneller abgeholzt und das Wetter bleibt wechselhaft und warm. Parteivorsitz. Die SPD hat ihre Casting-Tour für den Chefposten beendet. Ab Montag sollen die Mitglieder in einer Briefwahl entscheiden. Christina Wilkes berichtet. Es ist ein regelrechter Marathon, den die Kandidaten für den SPD-Vorsitz jetzt hinter sich haben. Sie sind jeweils 8000 Kilometer quer durch Deutschland gefahren und haben sich auf 23 Regionalkonferenzen den Parteimitgliedern vorgestellt. 20.000 von ihnen sind gekommen, um die Kandidaten kennenzulernen. Einige Bewerber haben zwischenzeitlich aufgegeben. Jetzt sind noch 7 Paare für eine SPD-Doppelspitze übrig geblieben. Wer von ihnen die besten Chancen auf die Chefposten hat, kann man noch nicht sagen. Das Ergebnis soll in 2 Wochen feststehen. Militäroffensive. Im Norden Syriens greift die türkische Armee seit dieser Woche kurdische Städte an. Daran gibt es international viel Kritik. In Köln laufen deswegen gerade große Demos. Etwa 8000 Leute sind dabei. Aufgerufen haben neben kurdischen Gruppen auch Grüne und Friedensaktivisten. Die türkische Regierung bezeichnet die kurdische Gruppe YPG in Nordsyrien als Terrororganisation und rechtfertigt damit den Militäreinsatz. Amazonas. In Brasilien wird der Regenwald immer schneller abgeholzt. Neue Satellitenbilder zeigen, dass das Tempo zugelegt hat. Bis September wurde fast doppelt so viel Wald vernichtet wie im Vorjahreszeitraum. Allein 8000 Quadratkilometer, eine Fläche größer als das Münsterland. Experten schätzen, dass in diesem Jahr zum ersten Mal über 10.000 Quadratkilometer Wald in Brasilien abgeholzt sind. Schildkrötenfotos. Ein Post bei Facebook könnte für einen Touristen aus Deutschland teuer werden. Der 17-Jährige hatte ein Foto hochgeladen, das ihn in Taiwan beim Schnorcheln zeigt, mit einer seltenen Meeresschildkröte. Deren Lebensraum darf nicht gestört werden. Nach dem Facebook-Post ermittelten die taiwanesischen Behörden den Standort des deutschen Touristen und befragten ihn noch am Strand. Ihm drohen bis zu 10.000 Euro Strafe. 1 Live. Sektorwetter. Heute Nachmittag ist es besonders Richtung Münsterland grau, aber auch sonst sind viele Wolken dabei und es kann auch Regen runterkommen, dazu aber nicht sehr kalt. Morgen legen die Temperaturen weiter zu. Langenfeld 21, Bochum, Bünde, Königswinter und Aalen 23 Grad. Dazu wechseln sich sonnige Abschnitte mit dichten Wolken und Schauern ab. Und am Montag geht es erstmal grau mit Regen los, später lockert es aber auf. Stauschau. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Hagen-West und Volmarstein 2 Kilometer. A31 Gronau-Oberhausen zwischen Gladbeck und Dreieck-Bottrop 2 Kilometer. Die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort ist zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Hessler wegen Bauarbeiten gesperrt. Da gibt es 1 Kilometer Stau. A42 Kamp-Lintfort Dortmund zwischen Herne-Baukau und Börnich 1 Kilometer. Dann die 43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlamark 2 Kilometer. A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Kreuz-Hilden und Dreieck-Düsseldorf-Süd 2 Kilometer. Die A59 Bonn Richtung Köln ist zwischen Kreuz Bonn-Ost und Dreieck Bonn-Nordost wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Und A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Poppelsdorf und Tannenbusch 1 Kilometer. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Hey Sektor, kurz nach 4 ist es am Samstag und das Wetter ist so schön. Vorhin war ich im ganz leichten Pulli draußen. Ein paar Sonnenstrahlen eingefangen, bin kurz in den Supermarkt rein und da stand dann alles voll mit Adventskalendern und Schokoladenweihnachtsmännern. Ist natürlich lecker, aber das hat mich heute, muss ich sagen, echt ein bisschen verwirrt, also dieser Kontrast. Euch einen schönen Samstag. 1 Live. It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside a life that doesn't feel right. It's not me, it's not me. I thought you're my ride or die, but our love died on the ride. And we try it till it turns to lies. You see, don't you see? Yeah, no, we're never gonna be like that. You're never gonna feel like that. You're looking over your shoulder like I'ma hold you back. Boy, you taste like cigarettes. We said you quit on that. You don't know how it feels. Why you take my love just to rip it off? Guess for you, it was not enough. All the best, good luck. Now trying to find someone new who's gonna love you better. Take my love just to rip it off. Guess for you, it was not enough. All the best, good luck. Now trying to find someone new who's gonna love you better. We don't talk, so we don't fight, but we do, baby, we do. I see your problems and I make all of them mine. Shouldn't do it, but do it all of the time. Only you and I know the truth, so tell me the truth. Sie nicht mehr. Einfach weg. Von jetzt auf gleich verschwunden. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Instagram hat diese Woche ein Feature abgestellt. Das nennen einige die Stalking-Funktion. Also da konnte man gucken, was oder wen jemand anderes gerade so liked. Heißt aber andersrum auch, man sieht natürlich eure Likes, die ihr raushaut. Und nur, wenn man direkt auf die Posts, die euch gefallen, klickt. Ne? Also, Sektor, ihr habt uns erzählt, welche Meilensteine der Posting-Geschichte wir bei euch jetzt verpassen. Hey, ich bin Marie aus Hürth und ihr verpasst bei mir jetzt, dass ich Videos von ganz süßen Faultierbabys like, die sehr langsam essen. Hi, ich bin Susi und immer wenn ich Hunger hatte, habe ich angefangen, Tortenvideos zu liken. Ja, Glück für euch, ne? Bekommt jetzt keinen Hunger mehr, wenn ihr meine Videos seht. Hi, hier ist der Gabriel aus Köln. Ihr habt bei mir verpasst, dass ich ein Video geliked habe, wo ein Hund mit einem Vogel chillt und die beiden sind einfach total gute Freunde gewesen. Es war voll süß und das hat meinen Tag echt gut gestimmt. 1 Live mit Lisa Kestel. Hey, Brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey,

1 Live. Mit Lisa Kestel. Mit Lisa Kestel. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Schön freundlich, na wie geht's, danke gut. Alle stehen immer 24-7 unter Strom und sind glücklich über 5 Minuten Frieden auf dem Klo. Ist doch alles installiert, bilanziert, finanziert, illustriert, kleinkariert, Briefpapier, DIN A4. Und auf einmal fällt dir auf, alles dreht sich im Kreis. Du fragst dich, hab ich schon alles gesehen und erreicht. Irgendwann ist es zu spät und dann fehlt dir die Zeit, denn der Zeiger bleibt nicht stehen. Alles geht mal vorbei, lass uns leben, Dicker. Lass uns leben vor dem Tod, so richtig übertreiben. Wir jung waren, war noch alles witzig. Aber nur einmal nicht geguckt, dann bist du alt. Ich mein, das Leben ist nicht immer falsch und richtig.

The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da, ah ah, da da da, ah ah, da da da, ah ah, down, down, down. Ihr könnt euch schon mal langsam fertig machen. 1 Live. Sektor Events. Gibt ja Leute, die fangen jetzt schon an mit Vorglühen. Also in Düsseldorf zum Beispiel gibt's heute, präsentiert von 1 Live, das New Fall Festival. Ich wollte dich nicht wecken. Du hast so schön geschlafen. Alligator ist da. Ohne mich jagen. Und ganz viele andere tolle Künstler und DJs in super guten Locations, zum Beispiel im Schauspielhaus, im Museum oder Rheinterrassen. Tagestickets gibt's nicht mehr. Einige Konzerte sind auch schon ausverkauft, Alligator eben leider auch. Aber es geht noch was Gutes. Im Rheingoldsaal zum Beispiel ist ab 17 Uhr die Pop-NRW-Show mit neuen Acts aus dem Sektor. I am Da spielen zum Beispiel Sparkling, die hört ihr hier gerade. Und viele andere gute Bands, die ihr auch aus dem 1 Live Plan B Heimatkult kennt. Und das Tolle ist, der Eintritt ist frei. Dann ist heute auch mal wieder endlich 1 Live Club in Lippstadt im Joyce. Heute legen da Jens Gusek auf dem Mainfloor auf und Tina Mittendorf auf dem Elektrofloor. Dann ist auch noch Nightwash Live in Reda Wietenbrück im Rethus. Tourt ja im Moment wieder durch den Sektor, die Nightwash Comedy. Und da seht ihr zum Beispiel heute David Werker. Und es gibt auch noch Tickets an der Abendkasse. Und dann ist heute Techno-Party in Solingen. In richtig geiler Atmosphäre tagsüber auf den Wiesen am Wupperufer, nachts in den jahrhundertealten Schlossmauern. Es gibt Foodtrucks, es gibt Shuttlebusse und ja, ihr solltet dahin, das ist glaube ich das letzte Open Air dieses Jahr, glaube ich. Techno-Castle in der alten Schlossfabrik, 14 bis 4 Uhr. Viel Spaß heute, schönes Wochenende. Sektor-Events in 1 Live. Life is a hustle for young and for old, but never take for granted the place you called home. Anything worth having is worth fighting for, so never go easy, never go easy, ever. They see most friends in a few years, I doubt they know that I'm not there. My dad says, son, look how you changed, thanks for the talk, dad, but I can't stay. Am I wrong for wanting something else? I'm the one that's gotta see myself in the mirror and feel alright. So tell me what's bad with the good, good life. The city don't sleep, the city don't sleep, the city don't sleep. So neither do I, neither do I, do I. Life is a hustle for young and for old, but never take for granted the place you called home. Anything worth having is worth fighting for, so never go easy, never go easy, ever. Long hair day nights and hot baked days, how many sharp knives can my back take? Would I even see warning signs? I'm finding myself or losing my mind. What if I did everything I'm chasing? Still I'm more hell, what's that time wasted? Would I tell truth if they don't rhyme? So much bad with the good, good time. The city don't sleep, the city don't sleep, the city don't sleep. So neither do I, neither do I, do I. Life is a hustle for young and for old, but never take for granted the place you called home. Anything worth having is worth fighting for, so never go easy, never go easy. A hustle for young and for old, but never take for granted the place you called home. Anything worth having is worth fighting for, so never go easy, never go easy, ever. Mit Lisa Kestel. Together. then what makes you, then what makes you, then what makes you? Gerade Nachricht. Hallo 1 Live. Ich habe bis eben an der Rezeption eines schönen Hotels in Essen rumgegammelt. Heute war leider wenig los. Mein Freund ist leider auch mit seinen Kollegen auf dem Betriebsausflug. Was zum Teufel soll man alleine mit so einem angebrochenen Samstag anfangen? Beste Grüße, Ben. Ben, du warst doch eben schon an der Hotelrezeption. Dann mach doch mal ein paar Schritte zur Seite und geh einfach direkt weiter zur Bar und setz dich da mal ganz gemütlich hin. So würde ich es machen. Reklame. Neu. Für den Sektor. Miley Cyrus, neu für den Sektor. 1 Live. Once upon a time. I want my house in the hills. Don't want the whiskey and